sich umgezogen und steht bereit. Das herrliche, rot-weiß glänzende Kleid passt Annalena wie angegossen. Da kommt plötzlich Ronja, die zweite Komparsin, die nach Helene gesucht hat, zurück. Sie hat etwas in der Hand. Hast du sie gefunden? Nein, aber ihr Handy. Es lag auf dem Hof, neben einem Loch, das vorher noch nicht da war. Und da geht es echt tief runter. Du meinst, sie ist da reingefallen? Kann sein. Da müssen wir helfen. Katinka und Finja sind anderer Meinung. Was? Aber es geht doch gleich los. Ja, und wir sind schon umgezogen. Wenn dir was passiert ist? Helenes Freundinnen zucken nur die Schultern. Da rennt Annalena alleine los. Als sie Richtung Ausgang stürmt, versucht Ida, sie aufzuhalten. Annalena, wo willst du hin? Ihr seid gleich dran. Helene braucht Hilfe. Die ist in den Loch gefallen. Was? Benny läuft ihr nach. Ich geh mit, sonst stürzt sie auch noch ab. Ida kann es nicht fassen. Kurz vor ihrem Auftritt sind ihre wichtigsten Darsteller weg. Seid ihr jetzt alle verrückt geworden? Auf dem Schulhof entdecken Annalena und Benny sofort das Loch, in das Helene gefallen ist. Hallo? Helene selbst ist aber nicht zu sehen. Hallo? Kaspar ist ihnen gefolgt. Er wirft einen prüfenden Blick in den finsteren Abgrund. Da ist keiner. Lass uns zurückgehen. Helenes Handy hat hier gelegen. Wir müssen da runter. Nur wie? Benny schaut sich suchend um. Als sein Blick auf die Kordeln fällt, hat er eine Idee. Da, die Seile. Benny legt einen der Pfosten quer über das Loch, sodass die Kordel wie ein Kletterseil nach unten hängt. Kaspar wird schon allein von dem Anblick schwindelig. Er leuchtet in sämtlichen Alarmfarben. Ich finde das keine gute Idee. Ich finde das sogar eine überhaupt gar nicht gute Idee. Doch Annalena lässt sich nicht aufhalten. Sie seilt sich, ohne zu zögern, in die Tiefe ab. Unten angekommen, ruft sie in die Dunkelheit. Helene! Keine Antwort. Jetzt ist auch Benny mit Henrietta in der Tasche unten bei ihr angekommen. Geistesgegenwärtig hat er eine Taschenlampe mitgenommen und leuchtet den Schacht entlang. Helene! Immer noch ist keine Spur von Helene zu sehen. Die Freunde machen sich vorsichtig auf den Weg. Kaspar trippelt nervös oben am Rand des Loches hin und her. Oh nein, ich hasse Dunkelheit. Aber ich kann doch Annalena nicht alleine lassen. Mit zusammengekniffenen Augen stürzt er sich todesmutig in die Tiefe. Hinter der Kulisse macht sich Ida große Sorgen. Die erste Nummer ist vorbei und noch immer keine Spur von Annalena und Benny. Jo legt los. Seine Nummer sitzt perfekt und reißt die Zuschauer völlig mit. Er sieht aber auch gut aus in seinem schneidigen Räuberkostüm. Kurfürst Wunibald, ich warne dich, nimm deine Schwester und hau ab, bevor der Tag anbricht. Wo bleiben die denn nur?